Deutschlandfunk Soundcheck. Thank you. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter Popmusik aus Norwegen. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde ein Ausschnitt aus einem Sampler des norwegischen Labels Tele mit Gruppen, Projekten bei eben dieser Plattenfirma. Unter anderem mit dabei Ralf Meyers und The Jack Herron Band. Eine vierköpfige Formation aus Bergen. Ihr Stück eben hieß Nikita. Und ähnlich mit Samples, mit Soundzitaten durchsetzt ist das folgende Stück, Behind the Eight Ball. Es stammt von Hallvard Wennersberg-Hagen und Jens Petter Nielsen. Die beiden stammen aus Oslo und nennen sich zusammen Exploding Plastics. Hier eins ihrer typischen, filmisch anmutenden Stücke aus dem Album Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Den Exploding Plastics aus Oslo eben Slowfo. Das sind auch zwei, Hilde Drange aus Bergen und Christian Watkins aus Christiansand. Mit enthalten ist ihr Stück Souvenir auf Arctic Circles Nr. 3. Das ist eine Samplerreihe mit jeweils neuer Elektronikmusik aus Norwegen. Mal ganz digital, elektronisch, instrumental, mal analoger, wie eben bei Slowfo, allein schon durch den Gesang. Apropos Frauengesang gleich noch einmal, nun von Anja Garbarek, 1970 als Tochter des bekannten norwegischen Saxophonisten Jan Garbarek geboren. Sie lebt seit einigen Jahren in London, hat dort auch ihr Album Smiling and Waving aufgenommen. Das erschien im vergangenen Jahr, daraus gleich The Gown, mitarrangiert und produziert vom ehemaligen Talk-Talk-Sänger Mark Hollis. Hier ist Anja Garbarek. Ravi, make me a gown, so that I can go back, so that I can go into the garden with cuddly tiger. Merkwürdig zeitlupenhaft. Nach Anja Gabarek eben Mind Over Midi. Das ist das Projekt eines Einzelnen, Helge Tømmervaag. Bereits Anfang der 80er Jahre war er in der norwegischen Elektronikszene aktiv. 1995 startete er Mind Over Midi. Im Herbst letzten Jahres erschien Project 3, sein drittes Album unter diesem Namen. Daraus eben But I Say. Stimme Sitzel Endresen, Klavier Bugge Wesseltoft. Nicht ganz so seltsam, so verschroben geht es weiter. Im Gegenteil, die Euroboys oder Euroboys aus Oslo machen seit ihrem Beginn 1997 eigentlich immer nette, angenehme Musik, Begleitmusik, Hintergrundmusik, Easy Listening, ganz wie man will. Bislang auf 3 Alben, hier aus ihrem 2. Long Days Fly Till Tomorrow, das unsichtbare Pferd, Invisible Horse. Thank you. Nach den Euroboys, einem Quartett aus Oslo, waren das eben Information, zwei Musiker aus Tromsø und Bergen. Ihr Remix von After a Server Fire ist ebenfalls mit enthalten in der Compilation Arctic Circles, Ausgabe 3. Jede Menge elektronische Musik aus Norwegen. Vorhin hatte ich bereits Slowfoe daraus gespielt. Noch jetzt auch noch mal ein Duo-Projekt nach Information, nun Kit and Kango. Die kommen viel rhythmischer, disco-mäßiger daher. Raimond Hansen aus Tromsø und Jan-Marius Dahle aus Harstad, auch ganz im Norden. Der wohnt aber laut Info inzwischen in Oslo. Gerade ist ein Album mit einigen Tracks erschienen, die vorher auf verschiedenen Maxis herausgekommen waren. High Above heißt es. Und so auch dieses Titelstück, Kit and Kango. Nach Kid and Kengo jetzt bis zum Schluss noch einmal Geir Jensen alias Biosphere. Im vergangenen Jahr erschien sein eigentlich vorletztes Album Substrata von 1997 noch einmal neu mit Extra-Stücken, die nur in Japan mal erhältlich waren auf einer dortigen Pressung. Und eins der bis dahin an Europa noch nicht veröffentlichten Stücke beendet auch diesen speziellen Norwegen-Soundcheck, Endurium. Biosphere aus Tromsø, ganz hoch im Norden Norwegens, weiter von Oslo entfernt als Neapel. Dort oben, nördlich des Polarkreises, entsteht diese Musik. Damit geht diese Sendung zu Ende. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht.